Ja, hallo, dann auch nochmal von mir. Also ich bin der Rudolf Mühland von der FAU in Düsseldorf. Diejenigen, die sich schon so ein bisschen mit der Geschichte des Anarchismus auskennen, werden wahrscheinlich direkt bemerken, das ist nicht mein echter Name, sondern er ist zusammengesetzt, ist eine Hommage an drei Männer, die aus Deutschland stammen, nämlich Rudolf Rocker, Erich Mühsam und Gustav Landauer. Eigentlich wollte ich mich Erich Landrocker nennen, aber da habe ich immer mal festgestellt, in einem Mailverkehr mit Kollegen aus Berlin, da nannte sich schon einer Erich Landrocker, dann fiel das weg und dann musste ich halt das umstellen. Ja? Und unter dem Namen tue ich halt ab und zu mal und halt so, ich nenne das nicht Referate, ich nenne das Vorträge. Manchmal gebe ich auch Tagesseminare und solche Geschichten und bin da seit einiger Zeit in der Form so ein bisschen aktiv. Ich bin allerdings nicht nur Mitglied in der Freien Arbeiterinnenunion, also das sind die Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalistinnen, da erzähle ich dann aber auch gleich nochmal was zu, sondern ich bin auch noch Mitglied in der Anarchistischen Föderation, die nennt sich hier in Deutschland Forum deutschsprachiger Anarchisten und Anarchistinnen. Dazu nur ganz kurz, warum wir uns so genannt haben, also deutschsprachige Anarchisten und Anarchistinnen, ist, dass wir tatsächlich Mitglieder haben, die nicht nur in Deutschland leben, sondern auch in der Schweiz oder Österreich, was ja vielleicht noch nahe liegt. Aber wir haben auch ein Mitglied irgendwie aus den USA und ein Mitglied, das irgendwie in Neuseeland lebt. Und Mitglied werden können da alle Leute, die von sich selbst meinen, dass sie deutschsprachig sind. Also das wird nicht getestet oder sonst irgendwie so ein Kram. Und dann können die sagen, ich will da Mitglied werden und dann können die das auch. Und das ist dann halt quasi global, aber es ist dann auch beides, also sowohl die FAU als auch diese Anarchistische Föderation, die besitzen jeweils nochmal eine eigene internationale, wo die dann auch nochmal Mitglied sind. Ja, jetzt zum Ablauf von meinem, jetzt sage ich auch schon Referat, von meinem Vortrag. Ich gebe mir normalerweise Mühe, so ungefähr in 45 Minuten fertig zu sein. Heute habe ich mir gedacht, versuche ich aber über die Stränge zu schlagen, um mal 60 Minuten zu machen. Und zwar deshalb, weil ich gerade, also das Thema ist ja so ein bisschen gewesen, so anarchistische Aktualität anarchistischer Theorie und Praxis. Und zu diesem Punkt Aktualität und zu dem Punkt Praxis will ich heute ein bisschen mehr sagen, als ich das sonst mache, wenn ich diesen Vortrag halte. Ich selbst habe jetzt auch keine Armbanduhr an, hier hängt auch keine Uhr und selbst wenn ich eine Uhr hätte oder hier eine hängen würde, ich würde die nicht wahrnehmen. Also ihr müsst auf... Ja, da ist kein Verlass drauf. Also manchmal klappt das erschreckend gut und dann bin ich wirklich auf die Minute, genau nach 45 Minuten fertig, das erschreckt mich aber immer. Oft komme ich ins Erzählen und dann dauert es länger. Also ihr müsst ein bisschen auf eure Uhren achten. Und das wäre ganz nett, wenn ihr mir so nach 45, 50 Minuten ein deutliches Handzeichen geben würdet. Dann weiß ich, jetzt habe ich noch so 10, 15 Minuten, dann komme ich auch zum Ende, damit es nicht länger als eine Stunde wird, weil eine Stunde ist schon eigentlich eine relativ lange Zeit zum Zuhören. Und was mich angeht, ich persönlich habe da ein großes Interesse dran, wenn wir vielleicht auch hinterher alle zusammen so ein paar Sachen, die ich so reinschmeiße, vielleicht noch diskutieren können. Bevor ich dann anfange, muss ich nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, ne, obwohl es ja eigentlich selbstverständlich ist, dieser Vortrag gibt natürlich meine subjektive Sicht auf ganz bestimmte Sachen wieder. Also auch auf die Sachen, zum Beispiel, wenn ich was über Anarchosyndikalismus erzähle, wie ich den verstehe. Und das können Leute, die in der V sind, vielleicht anders sehen. Und es können andere Anarchisten und Anarchistinnen, die ja, weiß nicht, wie ihr euch selbst begreift, können das auch anders sehen. Und ich gebe auch ein paar Beispiele zwischendurch, da habt ihr vielleicht auch mal andere Sachen drüber gelesen und dann stellt ihr vielleicht fest, der erzählt was, das ist völlig falsch, entweder faktisch total falsch oder völlig falsch dargestellt oder falsch bewertet oder so, dann merkt euch das bitte und wenn ich dann fertig bin, dann könnt ihr das alles mit reinschmeißen und könnt sagen, hier mal, da vorne, das war alles Kappes oder an dem Punkt falsch oder da besonders toll oder was auch immer, das überlasse ich dann euch. Wenn ihr das hinkriegt, fände ich das persönlich ganz toll, wenn ihr tatsächlich mit Fragen oder sowas bis zum Ende wartet, bis ich fertig bin. Wenn zwischendurch irgendwas nicht verstanden wird, also falls ich sowas sage wie Akkumulationsregime oder so, und ihr nicht wisst, was das ist, dann könnt ihr ruhig die Hand hochheben und direkt sagen, erklär mir das mal. Das wird allerdings, glaube ich, nicht vorkommen, weil sowas wie Akkumulationsregime sage ich nicht. Ja? Nee, das sage ich nicht, das kommt nicht vor, erkläre ich jetzt auch nicht. Aber falls irgendwas vorkommt in dem Vortrag, wo er sagt, das, den Begriff kenne ich nicht, das Wort kenne ich nicht, dann bitte da ruhig sofort Bescheid geben. Es gibt auch Leute, die noch kein Buch gelesen haben. Ja. Cool. Ne? Also wie gesagt, dann einfach kurz Bescheid sagen. Aber sowas wie Akkumulationsregime sage ich nicht. Das ist nur so ein Wort, das ich immer so als Beispiel. Ich hätte auch Desoxyribonukleinsäure sagen können, hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Aber solche Wörter kommen nicht vor. Wir haben eine Person hier, die gerade eine Übersetzung bekommt. Rede ich zu schnell? Soll ich langsamer werden? Soll ich zwischendurch eine kleine Pause machen? Okay, ja. Wenn das zwischendurch zu anstrengend wird, dann gebt ihr mir kurz Bescheid, dann mache ich ein bisschen langsamer oder wiederhole das nochmal. Okay. Ja. Wie das halt so ist, wenn ich so einen Vortrag mache, ich kenne euch ja alle nicht, deswegen erzähle ich ganz kurz als erstes, was ich meine, was überhaupt Anarchie ist. Ja, und ich mache das am Anfang immer sehr kurz und knapp, nur die zwei wichtigsten oder drei wichtigsten Sachen, die mir dazu einfallen. Und ich sage sofort, das ist auch so eine sehr klassische Sicht von Anarchismus. Ich bin da oldschool. Heute gibt es anarchistische Strömungen, die würden so Formulierungen, die ich gleich benutze, so nicht mehr benutzen. Für mich war beim Anarchismus immer besonders wichtig die Ablehnung. Also das war das Erste, was ich kennengelernt habe vom Anarchismus, nämlich das Dagegensein, und zwar immer gleichzeitig gegen zwei Sachen zu sein, nämlich gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und die Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. Und da kann man bei beiden auch noch davor sagen, gegen jede Form der Ausbeutung und gegen jede Form der Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. Das war für mich sehr wichtig, als ich das kennengelernt habe, und das ist für mich bis heute sehr wichtig geblieben. Ein zweiter Punkt, den ich immer mit Anarchismus verbinde, und zwar auch mehr oder weniger unabhängig davon, welche anarchistische Strömungen mir da so im Laufe meines Lebens untergekommen sind, waren so Punkte wie freie Vereinbarung und freie Assoziation, also freier Zusammenschluss von Leuten, inklusive noch des Begriffs der freien Föderation, also des sich als Gruppe zusammentun in einem größeren Rahmen. Das war für mich immer sehr wichtig. Also wenn ich in den nachfolgenden Minuten also etwas über Anarchie und Anarchismus erzähle, dann ist das die Definition, von der ich ausgehe. Dann, weil es ja um die Aktualität geht, stelle ich immer am Anfang erstmal kurz dar, welche klassischen Strömungen es denn so überhaupt gegeben hat, weil die auch bis heute mehr oder weniger stark immer noch präsent sind. Und ich habe da natürlich eine Auswahl getroffen von Sachen, die mir persönlich entweder besonders gut gefallen haben oder die ich besonders abstrus fand oder wie auch immer. Und ich habe für diesen Vortrag auch eigentlich immer nur so 4-5 Strömungen rausgenommen. Es gab und gibt natürlich noch viel mehr. Aber ich will und kann auch in der Kürze der Zeit die eigentlich nicht alle darstellen. Bei den klassischen Strömungen finde ich persönlich eigentlich auch immer sehr wichtig den Individualanarchismus. Zu dem Thema gibt es auch den Ahrtalen am nächsten Wochenende von Gabriel Kuhn, glaube ich, ne? Ein Vortrag, der sicherlich sehr spannend sein wird. Dieser Individualanarchismus äußert sich da, wo er in die Praxis umgesetzt worden ist und da, wo ich ihn schön und positiv finde, in so einer Form von Aktionsformen wie Steuerboykotten, Wehrdienstverweigerungen und solchen Geschichten. Und das quasi schon von Anfang an, aber auch in individuellen Aktionen. Also es gab eine ganze Reihe von Individualanarchisten. Von Individualanarchistinnen weiß ich jetzt gerade leider nichts. Vor allem nicht in Bezug auf individuelle Aktionen, wie ich sie jetzt nenne, nämlich eine Zeit lang haben die sich Messer genommen oder Bomben zusammengebastelt und haben Bischöfe oder auch mal Kaiserinnen umgenietet, in der Hoffnung, dass dann die Weltrevolution ausbrechen würde. Manchmal aber auch einfach nur aus Rache, weil irgendein General oder ein Bischof oder ein Kaiser oder ein König gerade dafür verantwortlich war, dass eben halt im Monat davor ein großer Arbeiterstreik niedergeschlagen worden ist durch das Militär. Dann, was ich interessant fand, das auch schon eine klassische Strömung eigentlich ist, ist der sogenannte Siedlungsanarchismus. den gibt es heute so in der Form von Kommunebewegung immer noch ein bisschen. Und da war die Idee, im Ursprung mal sowas, so eine Art Ausstieg aus dem Kapitalismus zu machen, indem man anfängt, irgendwo ein Stück Land zu kaufen, zu besiedeln, Subsistenzwirtschaft zu betreiben und sich mit anderen, also Subsistenzwirtschaft heißt, so zu wirtschaften, dass man seinen eigenen Bedarf deckt und nicht viel irgendeinen Markt produziert, sondern nur das, was man selbst verbraucht. Was nicht heißt, dass man auch ab und zu einen Überschuss hat, den man dann irgendwie austauscht mit anderen, aber das ist eben halt nicht das Ziel, Waren zu verkaufen, sondern das Ziel war, das für sich selbst zu produzieren. Das zu vernetzen und dann quasi so eine Art Schatten- oder Gegenökonomie aufzubauen, die halt nicht mehr kapitalistisch sein sollte, um so auszusteigen. Dann kommen wir jetzt zu den anarchistischen Strömungen, in denen ich mir dann auch mehr oder weniger selber engagiere. Aber zuerst nochmal der kollektivistische Anarchismus. Das war eine Strömung, die heute, und wenn man Geschichtsbücher liest, oft mit dem Namen Michail Bakunin zusammen in einen Topf geworfen wird. Aber das ist natürlich nur insofern richtig, als dass der sich auch in dieser Richtung geäußert hat, aber der war weder der Erfinder des kollektivistischen Anarchismus, noch war er derjenige, der den am weitesten nach vorne gebracht hat oder der ihn am besten beschrieben hätte oder so. Das ist in der anarchistischen Geschichtsschreibung leider wie in der gesamten Geschichtsschreibung. Da werden von denjenigen, die die Geschichte aufschreiben, oft Namen ausgefiltert, meistens Namen von Männern. Und dann wird das personalisiert und es wird gesagt, hier der war der, der das alles gemacht und gesagt hat oder sowas, aber das stimmt natürlich nicht. Dieser kollektivistische Anarchismus, der hat etwas zu tun, aber das kann man nicht in eins setzen mit der Genossenschaftsbewegung. Eigentlich ist das sogar nochmal eine ganz eigene anarchistische Strömung gewesen, aber die Idee, die dahinter steckt, bei dieser Genossenschaftsbewegung ist auch eine, die eben halt auch im Kollektivismus dahinter steckte, nämlich Betriebe kollektiv zu übernehmen, sich einen gerechten Lohn auszuzahlen, eine Gegenökonomie auch so ein bisschen aufzubauen und dann, wenn eine Revolution da ist, eben halt mit dem Wissen, was man über diese Betriebe, die man schon vorher selbst verwaltet hatte, dieses Wissen zu benutzen, um halt den gesamten Wirtschaftsbetrieb zu übernehmen und sich in Kollektiven zu organisieren und diese Kollektive halt föderal zu strukturieren und da einen Austausch zu organisieren. Und danach, oder auch ungefähr zeitgleich, kam dann etwas auf, das nennt sich anarchistischer Kommunismus oder libertärer Kommunismus. Das hat mit Kommunismus, wie wir den Begriff heute kennen, nichts zu tun. Ja, also mit Parteien und Staaten und Sozialismus des 21. Jahrhunderts oder so ein Kram. Kommunismus ist da wirklich rein ökonomisch gemeint gewesen. Und früher hat man gesagt, alle nach ihren mit ihren Fähigkeiten und jedem und jeder nach ihren Bedürfnissen. Den Slogan kennt ihr heute auch etwas griffiger, nämlich alles für alle und zwar umsonst. Und das ist ein Slogan, der ist eigentlich 150 Jahre alt. Und da ist so ein bisschen die Idee, dass man auch sagt, im Gegensatz zu diesen anderen anarchistischen Strömungen, so etwas wie ja, sich einen gerechten Lohn irgendwie auszahlen, das ist vollkommen unmöglich, das geht gar nicht, das kann man gar nicht berechnen. Und weil das immer ungerecht ist, gibt es nur eine einzige Alternative, nämlich alle müssen Zugang zu allen Sachen haben, um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Wichtig ist dabei, dass die Menschen jeweils selber definieren konnten, was denn ihre Bedürfnisse überhaupt sind. Und es wurde kein Unterschied gemacht bei den Fähigkeiten. Alle Fähigkeiten waren gleich anerkannt. Das heißt, jemand, der mit mechanischer Kraft, also mit Muskelkraft irgendwas produziert hat, sollte dieselbe Anerkennung bekommen, wie die Leute, die mit geistiger Arbeit was geschaffen haben, also irgendein Wissen produziert haben zum Beispiel, aber auch die kreativ tätig waren, also was gemalt haben, geschrieben, Geschichten erzählt oder sowas. Das war alles gleichwertig oder sollte gleichwertig sein oder gleichwertig behandelt werden in dieser anarchistischen, kommunistischen Utopie. Auch da gibt es dann wieder Föderationen, die sich organisieren, aber dann schon viel vielfältiger, weil man realisiert hat und das auch aufgenommen hat in die Idee, dass wir in unserem Alltag verschiedene soziale Rollen gleichzeitig spielen. Also das heißt, ich bin einen großen Teil des Tages bin ich, also ich jetzt zum Beispiel Arbeiter und in einem anderen Teil des Tages bin ich ein Mann, in einem anderen Teil des Tages bin ich jemand, der in einer Stadt wohnt, dann bin ich wieder jemand, der irgendwas konsumiert und verbraucht. Und all das gibt natürlich verschiedene Interessen, die ich vielleicht habe. Ich habe als Arbeiter an meinem Arbeitsplatz andere Anforderungen als der Mensch, der in dem Haus daneben lebt zum Beispiel. Ja, das kann sein, dass das unterschiedliche Interessen sind. Und ich habe als jemand, der ein bestimmtes Produkt konsumiert und benutzt und gebraucht, da auch nochmal vielleicht einen anderen Ansatz und eine andere Haltung zu, als jemand, der neben der in Produktionsstätten wohnt oder der dieses Produkt produziert. Und im Moment ist das so, dass wir ja mehr oder weniger als multiple Persönlichkeiten durch die Gegend rennen und das nie zusammenbringen. Und schon vor 150 Jahren haben die Anarcho-Kommunisten und Anarcho-Kommunistinnen gesagt, das ist aber totaler Quatsch. Wir müssen das zusammenbringen, weil all das sind ja wir. Und erst wenn wir das schaffen, all diese Sachen zusammenzubringen, vermittels dieser verschiedensten Föderationen, in denen wir sind, werden wir das auch lernen und werden dadurch quasi ein kompletter Mensch, dass wir lernen, dass wir all diese sozialen Rollen den ganzen Tag über gleichzeitig ja sind. Also erst alle diese Sachen machen mich zu dem kompletten Menschen. Ja? Und dann kam irgendwann der Anarcho-Syndikalismus auf, auch schon relativ früh. Und das war, naja, eine ganze Zeit lang so eine Art goldener Weg. Da haben nämlich die Anarchisten und Anarchistinnen was an der Hand gehabt, was so als Brückenkopf dient zwischen der Welt, in der wir leben, und der Welt, die wir eigentlich haben wollen. Und da haben sie das erste Mal Ideen entwickelt, die sehr plausibel waren und sehr konkret waren in Bezug auf die Frage, wie kommen wir eigentlich von dem Zustand jetzt zu diesem anderen Zustand, zu dieser Utopie, diesem Traum, den wir haben. Vorher waren halt die Antworten immer so, also beim Siedlungsanarchismus zum Beispiel, ja, wir machen diese Gegenökonomie und dann kippt das halt irgendwann, weil bei dem anderen keiner mehr mitmacht. Oder es war halt diese Sache, naja, irgendwann werden die Menschen schon aufstehen und werden die Revolution machen und dann wird das Paradies auf Erden sein. Und die Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalistinnen haben gesagt, ja, vielleicht passiert das alles gar nicht so, vielleicht schon, aber es ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns organisieren. Und dass wir Traditionen entwickeln und dass wir eine eigene Kultur entwickeln, die sich abgrenzt von dem, wie wir jetzt gerade leben. Und da bin ich bei dem nächsten Punkt, der mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig war und der mich eigentlich so vom Anarchismus als Bewegung auch überzeugt hat oder auch als Idee, nämlich die Behauptung, dass Anarchismus oder Sozialismus oder Kommunismus war ganz am Anfang, waren diese Begriffe wirklich alle mal sehr synonym. Das heißt, die Anarchisten und Sozialisten und Kommunisten, die haben diese Begriffe einfach so verwandt und sich damit immer selber gemeint. Und die Trennung war da noch gar nicht so groß. Aber die Anarchisten und Anarchistinnen haben gesagt, Anarchismus ist immer möglich. Und zwar unabhängig vom Stand der Produktionsmittel. Also ich brauche nicht irgendwo gucken, wie viele Traktoren hat ein Land oder wird da der Acker noch mit der Hacke umgegraben, sondern die Frage ist, welche Haltung haben die Menschen zu der Frage oder zu den Fragen von Ausbeutung und Unterdrückung? Ja? Und wenn die eine Haltung dazu haben, die sagt, das wollen wir nicht, dann ist Anarchie möglich. Und wenn die eine Haltung dazu haben, das ist uns egal oder wir akzeptieren das oder wir leben damit halt, man kann das halt nicht ändern, dann kannst du die modernsten Maschinen haben und die höchst entwickelte Gesellschaft, was diesen ganzen Technikkram angeht, dann wird es aber trotzdem keine Anarchie geben. Und mir hat das immer sehr eingeleuchtet und wenn ich darauf komme, was die Aktualität anarchistischer Ideen und Organisationsprinzipien und sowas ist und auch dieser, für mich wie gesagt, auch ein bisschen dieser Kulturfrage, dann ist es natürlich vielleicht ein bisschen wichtig auch zu schauen, welche Kulturen in ganz grob eingeteilt gibt es denn so auf der Welt? Ja, so, also jetzt nicht im Sinne von sowas von Clash of Civilizations oder sowas, ne, also dass Christen gegen Moslems kämpfen oder irgendwie so ein Kram, das ist damit nicht gemeint. Und ein paar Sachen, die kennt ihr ja schon, also weil ne, wir leben hier in Westdeutschland, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Kindheit oder Jugend in Ostdeutschland oder in Russland verbracht hat, als da noch der real existierende Sozialismus herrschte und alle Arbeiter und Bauern glücklich waren. Ja? Aber für diejenigen, die im Westen auftauchen, die ersten Begriffe jetzt, die kennt ihr auf jeden Fall sofort. Aber auch, ich würde fast behaupten, die Leute, die aus Osteuropa kommen, aus dem ehemaligen Ostblock oder aus Kuba oder sonst wo, kennen diese Begriffe und wissen die mit ihrem Alltag in diesen sozialistischen oder realsozialistischen Ländern durchaus in Verbindung zu bringen. Und für uns hier sind natürlich solche Sachen ganz entscheidend wie Konkurrenz. Ne? Das ist was, das lernen wir von klein auf. Wir müssen ständig mit allen möglichen Leuten konkurrieren. Ne? Schon in der Grundschule müssen wir die besseren Noten haben. Wir müssen, weiß ich nicht, die besseren Schuhe anhaben oder die bessere Marke anhaben. Wir müssen zu dieser oder jenen Ingroup gehören. Und also mir sieht man das nicht so an. Ich habe diverse Subkulturen durchgemacht. Ich war mal Heavy-Metal-Fan. Da sah ich aber auch so aus, wie ich jetzt gerade aussehe. Und dann bin ich halt so zu Metal-Konzerten gegangen. Und als ich irgendwie Gothic total klasse fand, hatte ich halt meine Lederkutte mit dem Manowar-Aufnäher hinten drauf angehabt und bin da hingegangen. Und als ich irgendwie Ska ganz toll fand, hatte ich irgendwie auch so die Mähne bis hier und habe nur schwarz getragen und war dann so im Ska-Konzert irgendwie und solche Geschichten. Aber solche Sachen gehören dazu, ne? Und da konkurrierst du eben halt auch wieder oder in deinem Privatleben. Ne? Irgendjemand findet irgendjemand anders sexuell attraktiv und ist aber oft nicht alleine an demselben Abend und dann konkurriert man, ne? Um die Aufmerksamkeit und was es so alles gibt und ständig irgendwelche Konkurrenzsituationen. Im ökonomischen System spielt die Konkurrenz natürlich auch eine große Rolle. Ne? Die Firmen konkurrieren auf dem sogenannten freien Markt miteinander. Da werden wir ja darauf vorbereitet durch die Schule und die Ausbildung und so ein Kram. Und da geht es dann immer um Profitmaximierung. Ne? Also wenn du eine Firma gründest oder sonst was irgendwie, das reicht nicht, dass du am Ende des Jahres 100 Mark verdient hast oder 100 Euro und das im nächsten Jahr dann wieder machst, sondern du musst im nächsten Jahr musst dann 110 Euro verdienen und dann musst du 120 Euro verdienen und so weiter. Der Profit muss immer größer werden. Das ist in diesem System mit drin, weil sonst ist deine Firma nicht mehr solvent und du gehst vielleicht pleite und solche Geschichten. Und das spielt dann auch wieder mit der Konkurrenz zusammen. Ne? Und dann für uns selbst bedeutet dieses System ganz oft auch Vereinzelung. Ne? Also man nennt das Individualismus. Ne? Wenn ich mich hier umschaue, ist gerade wieder einigermaßen schön, weil gar nicht so viele Leute in bunt da sind, sondern die meisten tragen irgendwie was dunkelgraues bis schwarzes. Aber wir sind alle individualistisch. Ne? Und vor ein paar Jahren, als ich noch jünger war und Punk und ich diesen Popper-Haarschnitt hatte und die Buntfaltenhose und meine Punkerfreunde alle ganz individualistisch, alle mit dem Iro rumliefen in Rot. Und solche Geschichten. Ne? Aber in Wirklichkeit sind wir vereinzelt. Ne? Jeder geht mehr oder weniger alleine nach Hause. Vielleicht jetzt bei euch nicht. Also ich hoffe das für euch, dass ihr das nicht alleine macht, sondern dass ihr in irgendeiner WG lebt oder sonst irgendwie mit anderen Leuten zusammen. Aber ganz, ganz viele Leute sind zu Hause alleine. Die haben jeder eine eigene Waschmaschine, jeder einen eigenen Fernseher, ein eigenes Radio. Ja? Und selbst wenn die ins Kino gehen, da gibt es ja diese riesigen Cineplexe, wo man dann mit 5000 Leuten einen Film ansieht. Aber die unterhalten sich nicht darüber miteinander, sondern gehen dann hinterher wieder nach Hause, in sein Zuhause oder ihr Zuhause und ist dann wieder alleine. Ja? Und wenn die Stress auf der Arbeit haben, nehmen die das wieder alleine mit nach Hause und so. Und die Leute leben die ganze Zeit total permanent nebeneinander her. Ich weiß nicht, wie oft ihr mit der Straßenbahn fahrt und euch einfach mal mit irgendjemandem unterhaltet, der da einsteigt. Gibt es keine Straßenbahn? Haben wir nicht mehr. Boah, jetzt ist die Frage schon beantwortet. Ihr fahrt nie und ihr spricht nie mit Leuten in der Straßenbahn. Also in Hamburg. Ja, so. Nur um mal so zwei, drei Sachen zu sagen, was zum Thema Vereinzelung. Und dann, das kennt ihr auch alle, wir leben alle jeden Tag in mehr oder weniger klar strukturierten Hierarchien. Am einfachsten ist das vielleicht für alle nachvollziehbar mit der Schule. Da steht vorne der Lehrer oder die Lehrerin. Und ihr dürft bestimmte Sachen machen. Und wenn ihr da über die Stränge schlagt, dann sitzen die halt am längeren Hebel. Ne? Die Jungs werden vielleicht alle Zivildienst gemacht haben oder waren vielleicht sogar auch beim Militär, das ist auch klar strukturiert. Ihr habt hoffentlich alle eine Berufsausbildung gemacht. Da ist das dann auch, ne? Da ist dann auch dein Lehrmeister oder deine Lehrmeisterin und das ist immer alles klar strukturiert. Aber es ist ja nicht nur da. Ne? Wir haben das ja auch in unseren eigenen Politgruppen vielleicht. Ne? Da hast du dann irgendjemand, dessen Wort wiegt einfach immer mehr als das von irgendjemand anderem. Ne? Und ganz oft haben wir das auch so, dass das Wort von irgendeinem Mann immer mehr wiegt, als das Wort von sämtlichen Frauen, die da sind. Also müsst ihr mal darauf achten. Wenn ihr Pech habt, seid ihr in solchen Gruppen früher mal gewesen, wenn ihr Glück habt, heute nicht mehr. Ja? Aber solche Sachen passieren. Diese Hierarchien sind den ganzen Tag da und ich glaube auch, wenn ihr draußen auf der Straße seid und es kommt irgendjemand entgegen, dann wisst ihr sehr schnell, das ist mir heute passiert, weil die Straßen, ich hatte das Gefühl, die Bürgersteige hier sind einigermaßen eng, weil da auch diese Fahrradwege gleichzeitig drauf sind. Und wenn sobald da 5 Leute gleichzeitig auf dem Ding sind, wird es irgendwie eng. Jetzt bin ich so der Typ, ich weiche eigentlich immer aus, egal wer mir da entgegenkommt. Aber wenn ihr mal überlegt, von eurer eigenen Erfahrung und aus der Beobachtung vielleicht, das passiert ganz oft, dass bestimmte Typen von Menschen bestimmte andere Typen von Menschen nicht durchlassen oder ausweichen, sondern erwarten, dass die anderen ausweichen. Ja? Und das hat auch was damit zu tun, weil die Leute, die dann nicht ausweichen, die wissen, ich stehe in der Hierarchie höher. Ich kann mir das erlauben, diese Person wird sich nicht wehren, die wird nichts dazu sagen. Ja? So, und in einer anderen Situation weiß sie aber auch, der Person weiche ich jetzt vielleicht lieber aus, weil die steht nämlich vielleicht höher. Ne? Also am einfachsten ist das einfach, wenn, weiß nicht, du gehst über die Straße und dir kommen 2 Bullen entgegen, irgendwie, da werden die meisten Leute irgendwie werden den beiden Bullen halt ausweichen und den Platz machen. Ne? Vielleicht sagen sie aber noch höflich, irgendwie, ja, gehen sie doch vorbei. Ja? 10 Meter weiter kommt denen aber ein Bettler entgegen, irgendwie, der sie ansprechen will wegen einer Mark oder sowas oder Euro. Und die ignorieren den und gehen stur geradeaus weiter, als ob der unsichtbar wäre. Ne? So. Also das steckt total tief in vielen Leuten mit drin und wir reproduzieren diese ganzen Geschichten ganz oft. Wenn ich jetzt wir sage, das ist so ein Schweineplural, das ist eigentlich unfair. Damit meine ich nicht euch als einzelne konkrete Person, sondern wirklich in so einem Ding, wenn wir so draußen auf der Straße sind oder wenn ich draußen auf der Straße bin und dann einfach so eine Gruppe unbekannter Menschen vor mir habe, von denen ich nicht weiß, wie sie drauf sind. Oder wie jetzt hier in einem Raum. Ja, ich beobachte solche Sachen halt einfach, dann kommt sowas vor. Und dann gibt es natürlich diese ganzen anderen Scheißsachen wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus oder auch Militarismus, die wir in dieser Gesellschaft lernen, von Anfang an auch lernen, dass sie mehr oder weniger normal sind oder dass es sehr eingeschränkte Möglichkeiten nur dagegen gibt, dagegen vorzugehen. Und die auch den ganzen Tag reproduziert werden. Ne? Wenn man vielleicht auch nochmal in die eigenen Politgruppen schaut, so, dann stellt man vielleicht fest, in der Antifa-Gruppe, ne, die immer gegen die Nazis geht, irgendwie, weil die nämlich Rassisten und Antisemiten sind, dann hat man aber niemanden da, dessen Eltern vielleicht noch in die Synagoge gehen und auch niemanden da, dessen Pass vielleicht irgendwie nicht aus Europa stammt, ja, oder vielleicht sogar aus Deutschland. Also das ist ein sehr komisches Missverhältnis, obwohl wir in Deutschland, wie ich finde, glücklicherweise sehr viele Menschen aus allen Teilen dieser Welt haben. Trotzdem, die Antifa-Gruppen, die ich kenne, sind zu über 90% Bio-Deutsch. Ne? Also das ist schon eine komische Sache. Ne? Naja, und in diesen real existierenden, also existiert habenden sozialistischen Ländern, aber ein paar gibt es ja heute immer noch, Kuba zum Beispiel oder auch Nordkorea und wenn wir noch den Sozialismus des 21. Jahrhunderts mitnehmen, Venezuela und so, da gibt es auch ganz bestimmte Sachen, die da in der Alltagskultur reproduziert werden, die wir aber alle kennen. Ne? An erster Stelle ist da Konkurrenz. Ne? Also, wenn du als Arbeiter irgendwie in der DDR gearbeitet hast, dann musstest du mit den anderen Arbeitern konkurrieren, in einer Fabrik zum Beispiel, um die Auszeichnung Held der Arbeit zu kriegen oder irgendwie Employee of the Month oder sowas. Da ich, ja, aus der DDR weiß ich das. Da gab es welche, die kriegten so Auszeichnungen, kleine Orden. Ne? So. Also im Volley auf dem Anzug. Schublade aufgemacht, aber das war auch offen. Ne? Ja. Auch Kohlenschlepper. Ja. Orden konnte jeder kriegen, aber es gab auch Leute, die nicht so viele Orden gekriegt haben. Und da ging es auch darum, ne? Wenn du was haben wolltest, musstest du halt mehr leisten als die anderen. Ne? So. Und da kennt man das, ne? Her. Und ich weiß nicht, in Osburg hat man das wahrscheinlich nicht Profitmaximierung genannt, sondern Erfüllung des 5-Jahres-Planes oder Übererfüllung, was immer besonders toll war. Aber im Endeffekt war das genau das. Ne? Es ging darum, den Profit zu maximieren und die Arbeiterinnen und Arbeiter selber hatten immer am wenigsten davon eigentlich und das Geld ist in irgendwelchen Kanälen verschwunden. Und wenn man sich die Datschas anguckt, die sich so ein normaler Arbeiter leisten konnte und den der Vorsitzende des Politkommissarbüros hatte, gab es schon einen Unterschied. Ne? Also das war da auch ganz ähnlich. Und auch die ganzen anderen Sachen, ne? Die ich gerade aufgezählt habe, Hierarchie, Nationalismus, ne? Also das gab es und gibt es da natürlich immer noch. Genau so. Und dann kamen diese Anarchisten und Anarchistinnen halt und die versprechen zumindest was anderes. Ob sie das immer einhalten, ist dann natürlich nochmal eine andere Diskussion, aber die gehen halt hin und sagen, sowas wie Konkurrenz, das brauchen wir nicht. Und nicht nur, dass wir das nicht brauchen, sondern das ist schädlich. Ne? Was wir brauchen, ist gegenseitige Hilfe. Ich sage auch extra gegenseitige Hilfe und nicht Solidarität, das erläutere ich kurz, wenn euch das recht ist. Weil Solidarität ist immer so ein Ding, das kenne ich von ganz vielen Briefen und Faxen, die immer geschickt werden, wenn irgendwo was passiert, dann kriegt man einen Brief und dann steht dann drauf, ja, hier, Verdi, Bundesvorstand ist total solidarisch mit euch, weiter so. Ne? Aber da passiert erstmal noch gar nichts, also außer, dass man dieses Papier bekommen hat. Aus der Sicht derjenigen, die dieses Papier bekommen, und das ist ganz wichtig, das darf man dabei nicht vergessen, das ist schon eine Hilfe, eine psychologische, weil das bedeutet, man ist nicht allein, irgendjemand denkt an einen. Und das gibt den Leuten, die so einen Brief bekommen, durchaus Kraft und Durchhaltevermögen. Also ich will das nicht schlechter reden, als es ist. Aber Anarchisten und Anarchistinnen, die schicken nicht einfach nur so einen Fax oder einen Brief und schreiben, wir sind total solidarisch mit euch, sondern normalerweise fragen sie, wir finden euren Kampf klasse, was wollt ihr, was wir tun sollen, um euch konkret zu helfen, damit ihr euren Kampf gewinnt. Und sie fangen auch selber daran zu überlegen, nachzudenken vor Ort, was kann ich hier tun, wo ich bin, um diesen Kampf zu unterstützen, damit die gewinnen. Und zwar möglichst schnell. Und das ist natürlich was völlig anderes, weil ich dadurch selber anfange zu handeln und ich werde Teil von diesem kämpferischen Kollektiv. Und ich sage nicht einfach nur, ich bin solidarisch. Also, und deswegen, also Anarchisten und Anarchistinnen nennen das, das ist auch ein Oldschool-Begriff, also ein klassischer Begriff, die nennen das gegenseitige Hilfe. Ohne zu erwarten, dass die anderen da direkt eine Gegenleistung geben oder sowas. Man macht auch keine Liste, ich habe irgendwann mal der Belegschaft XY geholfen oder sowas. Da ist vielleicht das Menschenbild ein bisschen naiv, das kann man vielleicht auch irgendwann mal noch diskutieren, aber die Anarchisten oder die meisten Anarchisten und Anarchistinnen gehen davon aus, dass wenn man jemand anders hilft, dass sie das sehen, dass das funktionieren kann und dass sie irgendwann, wenn sie in der Situation sind, dass sie irgendjemand anders helfen können, das dann auch tun. Und in dem Moment, wo man anfängt, sich zu organisieren, zum Beispiel in der Gewerkschaft, dann verlangt man das auch gegenseitig voneinander und trainiert das auch ein, ne, dass man das macht. Andere Sachen sind dann so Geschichten, statt Profitmaximierung geht es halt einfach um Bedarfsdeckung, also die Bedürfnisse sollen befriedigt werden. Ich muss nicht so und so viel Tonnen Brot produzieren, wovon ich hinterher die Hälfte wegschmeiße, weil ich es nicht verkauft kriege, sondern ich kann von Anfang an einfach die Menge Brot produzieren, die ich brauche, damit alle Leute satt werden zum Beispiel. Und dann habe ich viel weniger Aufwand, viel weniger Verbrauch und viel weniger Logistik und den ganzen Scheiß. Brauche auch viel weniger Arbeit und Arbeitszeit und habe dann noch mehr Freizeit und solche Geschichten. Und statt Vereinzelung gibt es bei den Anarchisten und Anarchistinnen die Idee von einem tatsächlichen Individualismus im Sinne von, dass bei aller Gleichheit wir trotzdem alle so ein bisschen unterschiedlich sind, weil wir ja jeder so ein klitzekleines bisschen anders groß geworden sind, ein paar etwas andere Erfahrungen gemacht haben oder Situationen anders verarbeitet haben. Und das drückt sich natürlich dann auch in unserem alltäglichen Verhalten aus und formt unseren Charakter und unsere Eigenschaften. Und die sollen anerkannt werden und sollen nicht irgendwie glatt gebügelt werden im Sinne von, wenn du jetzt hier auf der Arbeit bist, dann darfst du deinen Tick, den du da halt gerade hast, irgendwie nicht ausleben oder sowas. Anstatt Hierarchie gibt's dann, soll es halt eine Gleichberechtigung geben, das heißt, die Leute sollen sich immer auf gleicher Augenhöhe begegnen können und es geht eben halt darum, sich frei zu einigen und Vereinbarungen zu treffen und all solche Geschichten. Und so findet sich für all diese Begriffe, die ich gerade genannt habe, im Anarchismus quasi so ein Gegenbegriff. Und das finde ich sehr spannend und interessant am Anarchismus und eben halt auch für seine Aktualität heutzutage. Und da mache ich jetzt nur mal so ein paar Schlaglichter, die da vielleicht helfen, deutlich zu machen, was ich da meine. Wenn wir uns das heute ganz aktuell angucken, ne, wir leben in Europa, da gibt es einen großen Zaun drum, ne, wir planen auch schon wieder neue Konzentrationslager, die nennen sich natürlich heute nicht mehr Konzentrationslager, sondern die nennen sich Auffangcamps, dann in Tunesien, ja, und solche Geschichten, dass niemand rein kann in diese Festung, die Europa um sich gebaut hat, eben das, die Militarisierung nimmt immer weitere Züge an. Ich weiß nicht, wie das hier in Hamburg ist, in der Nachbarstadt von Düsseldorf ist es zum Beispiel so, dass das Militär eine Partnerschaft mit der Stadt gemacht hat. Und die sind da richtig ins Rathaus eingezogen und die besprechen alle möglichen Sachen und organisieren Feste und keine Ahnung nicht was so. Und Kaspern Notfallpläne ab für Naturkatastrophen, Kriege, was es halt so gibt. Ne? Versuchen das ganz bürgernah zu machen. Die gehen in die Schulen und tun so, als ob Soldat sein, ein ganz normaler Beruf ist und sagen, ja, guck dir doch den Arbeitsmarkt an. Was willst du denn heutzutage noch lernen? Komm doch zu uns, machst eine Berufsausbildung, du kannst bei uns studieren, ja? Gehst du einmal ein Jahr lang ins Ausland, wird schon nichts passieren, gut, kannst du vielleicht sterben, aber stirbt ja kaum einer. Ja, die tun so, als ob das ein ganz normaler Beruf wäre, hier zu lernen, irgendjemand anders umzubringen oder anderen zu helfen, andere Leute umzubringen. Ja, und ganz aktuell irgendwie, neben diesen ganzen anderen Geschichten wie der Rassismus und Antisemitismus, die ja auch in Europa wieder stärker zunehmen, ist diese Weltwirtschaftskrise, die wir haben. Ne? Das ist die stärkste und härteste Krise, irgendwie, glaube ich, seit 1929 oder sowas, die auch in Deutschland, die schlägt schon durch, aber noch nicht so, dass, wie das befürchtet wurde, und wahrscheinlich. Guten Tag. Wahrscheinlich wird das auch erst nach dem Bundestagswahlkampf so richtig durchschlagen. Aber wir brauchen ja nicht nur nach Deutschland gucken. Ne? Wir können ja in alle möglichen anderen Länder gucken, wo das schon anders ist. Ne? Also in Amerika laufen zum Beispiel gerade jede Menge Enteignungen. Ne? Da kriegen die ganzen Leute, die ganzen Arbeiterinnen und Arbeiter, die in den letzten 10, 15 Jahren alle Häuser kaufen sollten, denen werden die jetzt unterm Arsch weggezogen. Dann heißt es, du darfst da nicht mehr drin wohnen. Ne? So. Ja. Und solche Geschichten. Das ist massenhaft gerade. Ja, die werden da massenhaft versteigert, diese Häuser, und irgendwelche anderen Leute kaufen sich die jetzt für ein Appel und ein Ei. Ne? Und Gentrifizierung, ne? Ist ja auch, glaube ich, gerade in Hamburg irgendwie ein Thema. Ich weiß gerade nicht, für welches Stadtteil, aber ich habe schon ein paar Plakate und Aufkleber irgendwie in der Stadt gesehen, dass das irgendwie Thema ist. Das nimmt auch stärker zu. Also dass alles, was arm ist, soll gleichzeitig rausgedrängt werden aus den Städten, was nicht so in das Bild des sauberen, konsumierenden Bürgers passt. Dann die ökologische Krise, damit meine ich jetzt nicht irgendwie Klimakatastrophe und so ein Kram, da bin ich persönlich sehr für. Dann haben wir bald die Nordsee im Münsterland, da müssen ja alle umziehen, aber ich habe das Mittelmeer vor der Tür quasi und Nordsee und Atlantik. Und es ist auch viel wärmer. Ich meine andere Sachen, einfach die Bodenvergiftung, Luftvergiftung, ne, die ganz, ganz konkret sind und die auch viel schneller, viel tödlicher vielleicht wirken als so eine Klimawandlung. Die hat es nämlich, wenn man sich das erdgeschichtlich anguckt, hat es das immer gegeben. Ne? Aber blöd ist, dass wir gerade leben. Ja, aber das gab es zwischen dem Jura und dem anderen Zeitalter auch schon mal. Es sind ja viele Tier- und Pflanzenarten. Ja, wir haben das auch selber produziert so ein bisschen, aber es hat trotzdem auch immer sehr gegeben irgendwie. Und das kann auch blöd werden, wir können deswegen wahrscheinlich auch aussterben, so als Art und als Gattung und ganz konkret auch als Individuum. Aber da habe ich weniger Angst vor, als vor bestimmten anderen Sachen. Ne? Ich meine, wir haben Atomwaffen, damit können wir die Welt irgendwie über 4000 Mal komplett platt machen, solche Geschichten. Die Flüsse sind vergiftet, Luft und Erde ist vergiftet, ja, und so all möglicher Scheiß. Und das ist ja alles produziert worden, irgendwie dieses ganze Gift, auf Grundlage von einer bestimmten Art und Weise zu produzieren. Ne? Und da macht es keinen Unterschied, ob das so ein angeblich freier oder soziale Marktwirtschaft war, wie hier im Westen, oder ob es so eine sozialistische Wirtschaftsform war, wie im Osten. Die haben das Land und die Luft und die Flüsse genauso vergiftet, ne? Wie das hier passiert ist. Und das liegt meiner Meinung nach ganz stark daran, dass in all diesen Gesellschaften immer eine relativ kleine Minderheit von Leuten darüber bestimmt, was produziert wird und wie produziert wird, für welchen Zweck produziert wird, wer das bestimmen kann und all solche Geschichten. Ne? Und da verspricht der Anarchismus natürlich was völlig anderes. Der sagt nämlich, wir, jeder Einzelne von uns, und zwar in den diversen Rollen, die wir haben, als diejenigen, die was produzieren, die was herstellen, als diejenigen, die direkt daneben wohnen oder vielleicht auch 5000 Kilometer weit weg. Ich meine, so ein Fluss, der ist ja nicht nur 100 Kilometer lang. Geht ja über viele Strecken. Wenn ich oben da, wo der Fluss der Quelle entspringt, wenn ich da hier ein Chemiewerk hinstelle, ne, Bhopal, ja, und da kommt der ganze Gift rein, dann habe ich 5000 Kilometer weiter immer noch sterbende Leute vielleicht. Also alle diese Leute sind betroffen. Der Anarchismus verspricht, alle Leute, die von irgendetwas betroffen sind, die müssen darüber entscheiden. Ob und wenn dann was gebaut wird und wie das gebaut wird und für wen das gebaut wird, ne, und zu welchem Zweck produziert wird und all solche Geschichten. Und von daher finde ich den Anarchismus heute immer noch sehr aktuell, weil es die einzige politische Bewegung ist, die das sagt. Alle anderen politischen Bewegungen sagen, ihr müsst die Elite austauschen. Ja? So, im Moment wird gesagt, ja, wir hätten die Finanzmärkte hätten wir besser kontrollieren müssen. Das sagen die in der CDU, die Linken sagen das, von der Linkspartei, die MLPD sagt das, die trotzkistische vierte internationale Gruppe Spartakus sagt das, alle diese Parteien sagen das. Die sagen, wir müssen den Finanzmarkt müssen wir kontrollieren. Ja, so. Aber damit ist das Problem an und für sich ja vielleicht gar nicht gelöst. Ne? Und dann Finanzmarkt ist ja nur ein Bestandteil von dem gesamten kapitalistischen System. Ne? Dann sagen die, ja, wir müssen hier was kontrollieren und da was kontrollieren. Aber wer kontrolliert das? Da soll ich immer irgendjemanden wählen, ne? Ins Parlament oder in den demokratisch-zentralistischen Organen meiner Partei, die dann bestimmen, ne? Was ich zu tun habe. Wie der Fünfjahresplan zu erfüllen ist. Und den Fünfjahresplan, den gab es ja nicht nur in Osteuropa. Ne? Jede westliche Firma hat einen Fünfjahresplan. Ne? Und guckt, ob das soll erfüllt worden ist oder nicht. Ne? So. Also das ist das Ding. Der Anarchismus verspricht eben halt als einzige Bewegung eine Alternative dazu und sagt, die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Menschen, die irgendwo leben oder sonst was, die sollen gemeinsam bestimmen und die Sachen verbrauchen. Die sollen bestimmen, wer, was, wann, wo, wie, für wen, auf welche Art und Weise produziert, transportiert, lagert, konsumiert oder sonst was. Ja? Und die Idee, die dahinter steckt, ist nicht, dass sich irgendwie 6 Milliarden Menschen irgendwie treffen auf einer Vollversammlung, sondern dass die Leute sich zusammentun in kleinen Einheiten, dass sie sich föderieren und dass sie sich föderieren anhand der verschiedensten Aspekte, die ein Problem hat. Das kann ein lokales Problem sein, also gebunden sein an eine bestimmte Ortschaft. Ja, dann organisiere ich mich in dem Haus, in der Straße, in dem Stadtteil, ja, in der Region, auf dem Kontinent oder vielleicht eben halt auch global dafür. Ja. Das kann aber auch was zu tun haben mit einem bestimmten Thema. Dann so föderiere ich mich als Gruppe mit allen Leuten vielleicht von der ganzen Welt, die aber zu diesem einen bestimmten Thema was zu sagen haben oder Ahnung haben oder die da gerade von betroffen sind. Ja. Und das ist da dieses Versprechen. Jetzt hat sich dieser Anarchismus aber seit den letzten Jahren, also eigentlich immer, schon seit er auf die politische Bühne gegangen ist, ja ständig verändert. Und hat alle möglichen neuen Erkenntnisse aufgenommen. Wenn wir, ich mache mal gerade nochmal einen Sprung, 150, 200 Jahre zurück, da gab es einen Typen, der hieß Proudhon. Wenn ihr den Namen nicht kennt, müsst ihr ihn euch jetzt nicht merken, weil der Name nicht wichtig ist. Wichtig ist, sind zwei Sachen. Erstens, der hatte ein paar total tolle Ideen, wie man sich organisieren kann, nämlich in Föderationen und so ein Kram. Ja. Und der hat sich Anarchist genannt. Ja. Aber das war auch gleichzeitig ein Riesenarschloch. Ja. So. Für den waren Frauen nämlich nichts Besseres als etwas, als Affen mit etwas weniger Haaren. Ja. Das waren für den keine Menschen. Das hat er auch so geschrieben und gesagt. Ja. So. Und das hat er auch den Frauen in seinem Umfeld, die teilweise intelligenter waren oder genauso intelligent wie er oder sonst was, in denselben Organisationen waren wie er, einfach so ins Gesicht gesagt. Und hat gesagt, also eigentlich bist du nur gut zum Kinderkriegen und in der Küche zu stehen und zu putzen. Ja? So. Das war ein Arsch. Ne? Und obwohl es damals schon so etwas wie eine anarchistische, feministische Theorie und Praxis gab und Frauen gab, die da aktiv waren, kann man quasi ab den 1970er Jahren erst wirklich von einer anarcho-feministischen Bewegung sprechen, weil das auch nicht ganz stimmt, das ist auch wieder so Neo, aber wir lassen mal so Feinheiten wie die 30er und die 20er Jahre in Deutschland und in Spanien einfach raus. Aber zu dem Thema erfahrt ihr vielleicht auch, nee, was heißt vielleicht, oder höchstwahrscheinlich am nächsten Wochenende ja auch nochmal mehr, weil da gibt es einen Workshop, ist das? Ein Workshop ist das, ne? Ein Workshop zum Thema Anarcho-Feminismus. Also das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Und nicht nur was den historischen Teil, den es da vielleicht gibt, angeht, sondern auch was den aktuellen Teil und die Situation heute angeht. Aber wie gesagt, nur einfach nochmal, um in die 70er Jahre zu gehen, also ab da gab es eine starke Bewegung nochmal, die Auswirkungen hatte, auch auf die Männer in der anarchistischen Bewegung, die heute ganz andere Positionen zu der Frage, was sind denn Frauen? Sind das jetzt so halbe Tiere oder sind es vielleicht doch Menschen, die dieselben Rechte haben? Könnten? Also zumindest theoretisch, glaube ich, gibt es keinen Anarchisten mehr auf der Welt, der sagen würde, Frauen sind eigentlich gar keine Menschen mehr, auch wenn sie sie oft trotzdem scheiße behandeln. Das darf man auch nicht vergessen. Anarchisten und Anarchistinnen sind, ob trotz der tollen Ideen, die sie haben, oft nicht die besseren Menschen. Die können genauso Arschlöcher sein wie alle anderen. Manchmal sogar noch schlimmer. Ja, also man ist da oft noch enttäuschter von denen, als von irgendeinem konservativen Arschloch, von dem man ja weiß, dass das ein Arschloch ist, als von einem Anarchisten oder einer Anarchistin, die diese tollen Ideale vor sich hertragen und oft dann eben auf der Lederjacke das große Anarcho-A haben oder das auf den Unterarm tätowiert haben. Und wenn die sich dann halt wie Arschgeigen benehmen, dann fällt einem das natürlich auch besonders stark auf und dann ist man vielleicht auch ein bisschen enttäuschter. Ja? Aber auch seitdem gibt es eine ganze Reihe von neuen Erkenntnissen, die direkt einfließen in so anarchistische Theorien und auch in so eine Praxis. Da gibt es zum Beispiel Sachen aus so Wissenschaften wie Anthropologie. Ne? Also die Anarchisten und Anarchistinnen haben immer behauptet, man kann sich organisieren, Menschen können sich organisieren, auch in großen Gruppen, ohne dass es Herrschaftsstrukturen gibt. So. Und die Anthropologen und Anthropologinnen haben, seit es diese Wissenschaft gibt, und das ist ja noch gar nicht so lange, die haben immer wieder genau das rausgefunden, an ganz, ganz vielen Stellen. Und die beschreiben das an ganz, ganz vielen Stellen. Und diese Wissenschaft, ich weiß nicht, ich glaube, die ist jetzt 50 Jahre alt ungefähr. Älter? Noch älter, okay. Also, aber jetzt so die letzten 10, 20 Jahre dringt das auch so durch. Ne? Also die haben das sonst immer verschwiegen und weggedrückt, aber jetzt dringt das so ein bisschen durch auch. Oder auch so Sachen ne? Ich habe das gerade gesagt, die Anarchisten und Anarchistinnen benennen das gegenseitige Hilfe. Und haben schon vor 150 Jahren haben die schon behauptet, das ist quasi natürlich, also das ist was alle Menschen mehr oder weniger häufig machen, aber nicht nur Menschen, sondern auch viele Tiere. Und da hat irgendein alter Mann, dessen Name auch nicht interessiert, mal ein Buch geschrieben drüber, über die gegenseitige Hilfe in der Tier- und in der Menschenwelt. Und vor ein paar Tagen war im Fernsehen der Sloterdijk, heißt er, glaube ich, ne, so ein Fernsehphilosoph, der hat sich da mit anderen Großkopferten, also sehr intelligenten Männern und Frauen irgendwie unterhalten, und die kamen auf dieses Buch zu sprechen, und seitdem ist das ausverkauft. Also das war eh nur eine kleine Auflage noch zu haben. Aber da wurde dann gesagt, ja, da hat mal einer schon was geschrieben und jetzt wissen wir, das stimmt, das ist total interessant, die Biologen haben rausgefunden, das ist so. Ja? Das ist alt, 150 Jahre. Ne? Aber trotzdem findet das jetzt über andere Kanäle wieder Eingang, auch neuen Eingang, auch wieder in so eine anarchistische Bewegung und in so eine Praxis. Ja. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, vor 150 Jahren, irgendwie, da haben die Leute, obwohl sie davon geträumt haben, dass die ganze Welt sich organisiert in Föderationen, die haben Briefe geschrieben und die sind nicht mit dem Auto und dem Zug und dem Flugzeug transportiert worden, sondern oft noch mit Postkutschen, mit Pferden. Das ist ja heute anders. Ne? Heute kann ich mit der gesamten Menschheit, zumindest theoretisch, weil heute ist es ja noch nicht so, dass jeder Zugang zum Computer hat, aber theoretisch wäre es möglich, dass alle Menschen Zugang zum Internet haben. Ja? Und dann kann ich in Lichtgeschwindigkeit mit allen gleichzeitig kommunizieren. Ja? Das heißt, solche Sachen wie Verwaltung und solche Geschichten können viel einfacher organisiert werden, auch so einen Bedarf feststellen. Ne? Also ich habe hier so und so viele Tonnen Kohle übrig, irgendwo fehlt das. Das kann ich jetzt in Lichtgeschwindigkeit mit 2, 3 Mausklicks kann ich das feststellen. Ja? Und dann kann ich auch gucken, wie viele Güterwaggons gibt es und wer kann überhaupt Zug fahren und wer ist gerade nicht irgendwie damit beschäftigt, Tonfiguren zu produzieren oder die Wände anzumalen oder ein neues Haus zu bauen oder sonst was oder vielleicht auch einfach nur rumzuliegen und zu faulenzen, sondern wer steht da gerade und sagt, ich würde ja fahren, wenn es was zu fahren gäbe. Das kann ich jetzt alles über das Internet und über Computer und den ganzen Kram super schnell organisieren. Nicht zu vergessen davon, dass wir überhaupt mit den ganzen Maschinen, die wir haben, unheimlich viele Fortschritte gemacht haben und auch mit der Art und Weise, wie wir Arbeitsprozesse anordnen. Und da sind noch viel mehr Fortschritte möglich, also ganz viele Sachen, die man jetzt schon machen kann, sowohl was Maschinen angeht, als auch was Arbeitsorganisation angeht, werden noch gar nicht umgesetzt in unserer freien Wirtschaft, weil das nämlich Leute, also die nennen das Freisetzen, ja, also weil sie damit einfach Leute entlassen würden, die auch ein bisschen Angst davor haben, noch mehr Leute zu entlassen, ja. Und wir könnten damit noch mehr Arbeitsaufwand reduzieren und solche Geschichten. Und das fließt natürlich auch alles ein. Ne? Und wir haben in den letzten Jahrzehnten haben wir auf der ganzen Welt mit allen möglichen Sachen immer eine Überschussproduktion. Ja? Vor 150 Jahren, als Karl Marx und Bakunin und Kropotkin und wie diese alten Säcke alle heißen, als die angefangen haben, sich da Gedanken drüber zu machen, die haben immer überlegt, im Moment ist das so, dass wir an ganz vielen Stellen einen Mangel haben. Wir müssen diesen Mangel verwalten und irgendwie ausgleichen und hin und her schieben. Ja? Und das war deren Traum, dass wir irgendwann mal eine Gesellschaft haben, in der es keinen Mangel mehr gibt, sondern einen Überfluss, der dann ganz simpel verteilt werden kann. Wir haben diesen Überfluss jetzt schon. Ne? Der Michail Gorbatschow hat irgendwie vor, mittlerweile ist es fast 10 Jahre, glaube ich, ja, irgendwann mal sich in Amerika getroffen, zusammen mit 500 Wissenschaftlern, Politikern, Industriellen und so weiter und so fort. Und die haben nicht den Kapitalismus in Frage gestellt, den fanden die alle klasse. Ja? Aber die haben sich die Frage gestellt, wie viele Stunden Arbeit müsste jeder arbeitsfähige Mensch im Alter zwischen 14 und, ich glaube, 65 war das, überhaupt leisten am Tag und in der Woche, damit alle Menschen auf der ganzen Welt alles haben. Also niemand verhungern muss, niemand erfrieren muss. Ja? Und nicht verhungern heißt nicht irgendwie quasi nur so überleben, sondern richtig satt werden, wohlgenährt sein, gesund sein. Und die sind da auf den Trichter gekommen, das sind 5 Stunden am Tag bei einer 5-Tage-Woche. Ne? Und damit haben wir den Kapitalismus noch nicht in Frage gestellt. Das ist alles schon da. Ne? So. Und da ist auch alles an unnötiger Arbeit immer noch dabei, die wir haben. Ne? Militär, Verwaltung, Banken, den ganzen Scheiß, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Ne? So. Das ist alles gar nicht in Frage gestellt. Ne? Und solche Ideen werden natürlich auch aufgegriffen. Ich glaube, heute ist das nicht da. Und ich weiß auch nicht, ob die V Hamburg das bei ihrem Büchertisch hat. Aber es gibt einen Menschen, der nennt sich selber Darwin Dante. Das ist auch nur ein Pseudonym. Der hat ein Buch geschrieben, die 5-Stunden-Woche. Damit meint er 5 Stunden Arbeit innerhalb einer Woche. Und der Rest ist Zeit, den der Mensch für sich selber hat. Das hinkt an ganz vielen Stellen, dieses Buch. Ich finde das deshalb aber spannend, weil er versucht zu berechnen, wie viel Arbeit eigentlich wo reingeht, wie viele Menschen da drin beschäftigt sind, wie produktiv die sind und was man alles freisetzen könnte, wenn man bestimmte Tätigkeiten einfach sein lassen würde. Also wie gesagt, das hinkt an ganz vielen Stellen, das Buch, kostet aber zum Glück nicht so viel, deswegen kann ich das an dieser Stelle ruhig mal empfehlen, um sich das mal anzuschauen. 60. Ich habe immer noch eine Viertelstunde. Och, Mensch. Gut, dann mache ich weiter. Könnt ihr noch? Ja, sicher. Okay. Wir müssen, müsst ihr gar nicht. Ihr müsst gehen. Moralische Werte auch noch. Ich werde da gleich was zu sagen. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, die Kollegin, die gerade gegangen ist, meinte, ich sollte auf jeden Fall noch erwähnen, dass das viel mit moralischen Werten zu tun hat, die sehr hoch sein müssen, damit das funktioniert. Da sage ich aber gleich nochmal was zu, hat was mit Menschenbild und so zu tun. Finde ich nämlich eigentlich nicht. Ja, und dann gibt es natürlich auch in der anarchistischen Bewegung selber neue Erkenntnisse, die erwähne ich jetzt nur deshalb, obwohl ich sie abstrus finde, aber sie sind einfach da, ne? Das sind neue Erkenntnisse, die verbinden sich mit 2 Begriffen von 2 neuen Strömungen, die es jetzt auch seit ein paar Jahren gibt. Das eine ist der sogenannte Anarcho-Primitivismus. Das ist entstanden auf einer eigentlich am Anfang mal sehr guten Kritik an so Supertechnologien, also wie Atomkraft und sowas, so Technologien, wo die gesagt haben, wir können das zwar machen, aber wir können das eigentlich gar nicht beherrschen. Also ganz simples Beispiel, wenn du ein Atomkraftwerk hast, hast du auch Atommüll. Der Atommüll hat eine Halbwertszeit von 23.000 Jahren. Wie wollen wir das kontrollieren? Und dann ist die Tonne Atommüll auf eine halbe Tonne geschrumpft. Und von den Dingen sind die irgendwann ausgegangen und sind dann irgendwann, wie ich finde, sehr abstrus geworden. Und meinen, wir müssen die gesamte Zivilisation abbauen, die Städte abschleifen und mehr oder weniger zurück in die Steppe oder sowas. Aber nicht alle sind so, aber so ein paar gibt es da und die finde ich halt eher abstrus. Und dann gibt es noch was anderes, das ist auch nicht mein Steckenpferd, das nennt sich Antispezizismus. Da geht es halt darum, dass man diesen Ausbeutungs- und Unterdrückungsbegriff einfach ausweitet auf alle, ja nicht auf alle Lebewesen, das kann man nicht sagen. Wie sage ich das denn am besten, am richtigsten? Auch nicht auf alle Säugetiere, auf alle nicht pflanzlichen, nicht pilzlichen, nicht virischen, also Viren, Lebensformen. So. Da sagt man, die haben alle dasselbe Lebensrecht wie der Mensch, der nicht die Krönung der Schöpfung ist oder irgendwie Kram, sondern ja auch nur ein Säugetier ist. Und dann kommt es halt zu solchen Sachen wie Tierbefreiungsaktionen und sowas, immer mit der Argumentation, das arme, leidende Tier muss befreit werden, weil es sich selber nicht wehren kann. Was ich persönlich witzig finde, von den Antispezizisten und Antispezizistinnen, die ich kenne, haben viele Haustiere. Ein Hund oder eine Ratte oder so ein Kram. Das kann ich nicht verstehen, warum die dann so ein Tier haben. Muss ich jetzt nicht erklären, kannst du gleich. Ich sage das immer, ne, was auch wichtig ist, ich habe das ja am Anfang auch gesagt, ich bin ja sehr oldschool, das kann sein, dass ich in 10 Jahren meine Meinung geändert habe und sagt, ja, die haben von Anfang an recht, das ist richtig, das auszuweiten auf all diese anderen Lebensformen. Und ich habe da 10 oder 20 Jahre in meinem Leben völlig falsch gelegen. Da ich aber nicht nur oldschool, sondern auch sehr konservativ bin, glaube ich das nicht, dass ich diesen Erkenntnisschritt nachvollziehen kann. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen, also weil das auch eine von diesen neueren Strömungen ist. Aber es gibt noch viele, viele andere neue Strömungen oder eben halt schon klassische Strömungen, die einfach viele neue Ideen aufgenommen haben. Ich greife mal vielleicht ein bisschen vorweg, aber der Anarcha-Feminismus, der am Anfang davon ausgegangen ist, zu sagen, Männer und Frauen mögen, wie gesagt, vor 150 Jahren, mögen biologisch anders sein. Männer können zum Beispiel keine Kinder kriegen, Frauen schon. Also so im Gro, ne? Da haben die nicht auf das einzelne Individuum geguckt, aber so im Gro ist das ja so eine Unterteilung, die die vor 150 Jahren gemacht haben. Und heute haben wir aber ganz andere Diskussionen. Ne? Wir haben eine Gender-Diskussion und diskutieren Sex und Gender gegeneinander. Und es gibt Leute, die das dann auch nochmal aufhebeln, bis hin zu der These, dass ihr Geschlecht eigentlich komplett zu 100% irgendwie konstruiert ist, also inklusive dieses biologischen Geschlechts, weil du da auch keine Grenze ziehen kannst. Ne? Wann ist ein Mann ein Mann, wenn er ein XY-Chromosom hat irgendwie da drin? Aber es gibt eben halt auch welche, die haben ein XX und ein Y oder XX und 2 oder 2X und 2Y, keine Ahnung, da gibt es alle möglichen Sachen. Wann bin ich ein Mann, wenn ich so und so viel Testosteron habe? Ne? Aber Männer haben nicht alle denselben Testosteronspiegel und so weiter und so fort. Da gibt es ganz spannende Diskussionen und natürlich auch in den ganzen Sozial- und Rollenverhalten Geschichten und. Ne? So. Bis hin, dass Rassismustheorien aufgenommen worden sind in die feministische Theorie. Ne? Also irgendwann in den 60er, 70er Jahren haben Afroamerikanerinnen und Latinoamerikaner und Latinoamerikanerinnen darüber geschrieben, dass sie zu Schwarzen oder zu Farbigen gemacht werden durch so eine weiße Dominanzkultur. Und das sind so Ideen, die dann auch zum Beispiel in die feministische und dann auch in die anarcha-feministische Theorie und Praxis so ein bisschen mit eingeflossen sind. Ja? Was dann auch nochmal ganz wichtig ist, und da mache ich einen kleinen Exkurs, wenn ich darf, ja, weil das, was wir heute als anarchistische Bewegung kennen, das müsste man eigentlich konkret als neo oder als neue anarchistische Bewegung beschreiben, weil die anarchistische Bewegung in Europa ist in der Phase von 1921 bis 1989 mehr oder weniger systematisch verfolgt und physisch umgebracht worden. Deshalb so ein langer Zeitraum, weil 1921 die Faschisten in Italien an die Macht gekommen sind, was bedeutet hat, dass die anarchistische Bewegung in Italien, die sehr stark war, zerschlagen wurde. Viele Leute sind im Gefängnis verschwunden, viele Leute wurden umgebracht. Dann gab es den Faschismus in Deutschland, ja, von 33 bis 45. Damit war der Faschismus aber nicht vorbei. Der Faschismus, der hat dann noch in Spanien und in Portugal, später auch in Griechenland, noch bis in die Mitte der 70er Jahre weiter bestanden. Und dort sind die Anarchisten und Anarchistinnen auch physisch verfolgt und umgebracht worden. Es gab Revolutionen in Osteuropa, da haben sich kommunistische Parteien an die Macht gebracht, die haben auch die Anarchisten und Anarchistinnen verfolgt, umgebracht und ins Gefängnis gesteckt. Es gab solche Revolutionen in Asien, in Korea zum Beispiel, in Nordkorea, was eine ganz witzige Geschichte ist, weil da war die Bewegung so stark, dass in dem Revolutionsmuseum der Kommunisten Nordkoreas eine eigene Abteilung über die Anarchisten drin ist und die werden dort lobend erwähnt. Ja? Allerdings sehr eingeschränkt lobend, nämlich unter dem Stichwort Nationalismus. Als die Japaner mal Korea besetzt hatten, waren die Anarchisten und Anarchistinnen sehr aktiv im Befreiungskampf gegen die Japanerinnen und Japaner. Nicht aus rassistischen oder nationalistischen Gründen, sondern weil die Unterdrückung durch die Besatzung, durch die Japaner einfach nur nochmal eine zusätzliche Schärfe bekommen hat. Aber in diesem Revolutionsmuseum werden sie quasi als Nationalhelden gefeiert deswegen. Alles andere, der Kampf gegen die Kommunisten, wird dann natürlich unterschlagen, beziehungsweise als das dargestellt, wie es die kommunistische Partei da aufgreift, nämlich als Verbrechen am Sozialismus. Ja? Auf Kuba gab es eine Revolution und da gibt es heute noch Anarchisten und Anarchistinnen, die im Gefängnis sitzen oder im Exil leben. Ja? Das muss man sich vor Augen halten. Und dann gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ja nicht nur diesen Faschismus immer noch in Europa oder auch in anderen Ländern der Welt, wie zum Beispiel in Lateinamerika, sondern es gab auch eine Blockkonfrontation zwischen diesen beiden verschiedenen kapitalistischen Systemen im Osten und im Westen. Und da hatten die Anarchisten und Anarchistinnen auch kaum eine Gelegenheit, was zu machen, beziehungsweise wurden auf beiden Seiten dieser Blöcke strengstens verfolgt und unterdrückt. Ne? Und das hat sich dann erst später geändert. Den Anfang der neo-anarchistischen Bewegung setzt man hier in Mitteleuropa in das Jahr 68 mit der Studenten- und Studentinnenrevolte. Aber richtig gut geworden ist das in Europa quasi erst nach dem Fall der Mauer und dem Untergang dieses Ostblocks, weil erst danach auch im Osten Anarchisten und Anarchistinnen sich wieder offen organisieren konnten. Ne? Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem unterdrückt werden und verfolgt werden von der Polizei und vom Militär und solchen Geschichten. Diese physische Vernichtung der Anarchisten und Anarchistinnen hat natürlich zu einem großen Leck geführt, nämlich der anarchistischen Kultur. Ja? Die Anarchisten und Anarchistinnen früher waren in ihrer überwiegenden Mehrheit Angehörige der Arbeiterklasse und haben in Milieus gewohnt. Also hier nennt man das jetzt Kiez zum Beispiel, wo man sich kennt. Ja? Und die haben dann eine bestimmte Alltagskultur auch leben können. Und das gab es, als der Neoanarchismus auf der Bühne erschien, nicht mehr. Und das Wissen, was die Anarchisten und Anarchistinnen damals hatten, das war eins, was sie sich angelesen hatten. Ne? Und oft sehr, sehr durcheinander. Ne? Dann haben sie Marx gelesen, dann haben sie Bakunin gelesen und dann haben sie Marcuse gelesen und dann haben sie Kropotkin gelesen und hier und dieses und jenes. Und dann gab es halt sehr schnell Zirkel, die dann nur noch auf Theorie gesetzt haben und die haben dann nur noch gelesen und geschrieben. Und es gab welche, die gesagt haben, ja, wir müssen aber nur Aktion machen und gar nicht mehr lesen. Und erst so nach und nach, ne, haben sich wieder eine anarchistische Bewegung herauskristallisiert und ich würde sagen, die ist in ganz Europa und auch in vielen anderen Teilen dieser Welt immer noch eine sehr, sehr kleine und sehr, sehr schwache Bewegung eigentlich, die gerade versucht, diese Sache von Theorie und Praxis in so einen Einklang zu bringen, das nicht mehr so ganz stark gegeneinander auszuspielen und die auch versucht und auch ein bisschen in der Lage ist, eine eigene Kultur zu entwickeln und zwar eine, die nicht als Subkultur auftritt. Ja? Also, ne? Wir kennen das heute, ich weiß ja nicht, wie häufig ihr alle hier zum Beispiel in der Flora seid. Ich kenne Leute in meiner Stadt, die gehen in der ganzen Stadt, gehen die so in 2-3 Läden und haben danach, also so linke Läden halt, und haben dann noch so ein Parallelleben im Fußballstadion in der Düsseldorfer Altstadt zum Bier trinken. Ja? Aber so der ganze Rest der Stadt, der ist für die ein weißer Fleck, da gehen die nicht hin. So. Aber das ist zumindest so meine Beobachtung in den letzten 5 bis 10 Jahren, ändert sich in der anarchistischen Bewegung gerade. Die Leute versuchen so ein bisschen aus ihrem Ghetto zu verschwinden und sich nicht mehr ganz so viel auf ihre äußerliche Identität Wert zu legen. Also es ist nicht mehr so unbedingt wichtig, dass ich ein Punk bin. Oder wenn ich ein Punk bin, darf ich vielleicht aber trotzdem mit einem Popper reden oder mit ja, jemandem, der so aussieht wie du. Schön, dass du gekommen bist. Ja? Ich persönlich empfinde das als einen total tollen und schönen und großen Fortschritt. Ne, so. Und ich mache das bei meinen Vorträgen. Ich bin nämlich einer, einige Leute erinnern sich hier vielleicht noch dran, ich habe sonst immer schwarze Klamotten an. Und ich hatte auch mal einen langen Vollbart bis hier so und lange Haare und all so ein Kram. War halt immer in Schwarz angezogen. Heute trage ich extra nur das schwarze Hemd. So ein bisschen Identität will ich ja doch für mich behalten. Aber ich habe extra eine Blue Jeans angezogen und all solche Geschichten. Und manchmal mache ich das sogar, wenn ich so eine Vortragstour mache, dann nehme ich so einen Sommerpullover von mir mit, den ich leider mal mit was gewaschen habe, deswegen ist er jetzt rosa. Und dann ziehe ich mich vor dem Vortrag immer um. Dann bin ich den ganzen Tag in Schwarz unterwegs und ziehe dann aber abends zum Vortrag extra diesen rosa Pullover an, damit ich halt nicht ganz in Schwarz vorne rumstehe, um zu zeigen, dass das ja gar nicht wichtig ist, was man anhat. So, ne? Und das finde ich auch ganz wichtig, dass dieses Rausgehen aus dem eigenen Ghetto, das man sich selbst gewählt hat, das ganz oft auch Freiraum heißt, den man da sich auch bitter erkämpft hat, dass man den nicht aufgibt, aber trotzdem gleichzeitig wieder rausgeht, irgendwie so in die Welt, die wir ja alle scheiße finden, aber die ja trotzdem da ist. Ne? So. Und vieles davon ist ja auch ganz schön. Also ich zum Beispiel bin ein Großstadtmensch und ich finde eigentlich sowas wie da unten, diese vielen verschiedenen Cafés finde ich toll. Ich finde nur blöd, dass wir im Kapitalismus leben und dass es hier diesen Staat gibt und all solche Geschichten. Aber ich will auch in der Anarchie, will ich in meiner Stadt rausgehen können, wo ich wohne und möchte viele verschiedene Cafés haben, wo viele verschiedene Männer und Frauen irgendwie Spaß daran haben, Gäste zu empfangen, dass ich mich mit denen zusammen hinsetzen kann und einen schönen und netten Abend verbringen kann oder wenn ich Besuch habe, hingehen kann und die nicht bewirten muss, weil irgendjemand anders so nett ist, das für mich zu übernehmen und da auch noch Spaß dran hat. Das fände ich ganz toll. Ich mache jetzt noch so einen letzten Block, da brauche ich noch mal ungefähr 5 Minuten. Bin ich dann noch in der Zeit oder bin ich dann schon? Mach mal. Bin ich nicht. Okay, dann bin ich schon viel drüber? Ah, okay. Dann überziehe ich jetzt noch ungefähr 3 Minuten, das ist ja super. Und dann bin ich auch gleich fertig. Also der letzte Abschnitt, den ich jetzt noch mal habe, ist dann noch mal so ein Ding, wo ich mir selbst eine Frage gestellt habe nochmal, warum das, wie gesagt, für mich so aktuell ist mit dem Anarchismus und warum ich das mit den anarchistischen Ideen eigentlich so klasse finde. Das ist auch eine Frage, die ich gleich auch nochmal an euch gebe, also sofern ihr denn das mit dem Anarchismus überhaupt toll findet und als Idee schön findet. Und ich habe das so in zwei Teile geteilt, einmal so einen historisch-politischen Teil und einmal in so einen privaten politischen Teil. Bei dem historisch-politischen Ding ist das so, dass ich habe viel gelesen, ich habe viel studiert auch und da sind mir halt so ein paar Sachen aufgefallen. Das ist ein real existierenden Sozialismus, den habe ich ja schon mehrfach erwähnt, wo ich fand, dass das alles nicht so zusammenpasst, war auch jetzt dieser Sozialismus des 21. Jahrhunderts, Kuba gehört da ja zum Beispiel zu, wo ich denke, dass so ein paar Sachen einfach nicht mit diesen, Ideen von Sozialismus zusammenpassen. Und persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, beziehungsweise historische Erfahrungen auch so von diversen K-Gruppen, ne? Also alle möglichen K-Gruppen, die dann irgendwie mehr oder weniger stark zentralistisch sind, da hat mir dann irgendjemand mal von irgendeiner trotzkistischen Gruppe erzählt, dass sie besser sind als die andere trotzkistische Gruppe, weil die nämlich bei ihrem demokratischen Zentralismus nicht drei Leute, sondern fünf Leute haben, was ein demokratischer Fortschritt wäre. Außerdem könnten sie die jederzeit abwählen, wenn es die Jahreshauptversammlung gibt und solche Geschichten. Und ich habe dann da immer gestanden, ja, und in der Zwischenzeit, ja, da muss man halt tun, was die sagen. Also das war, also das ist alt, ich weiß nicht, ob die heute noch genauso drauf sind, aber das war für mich, als ich irgendwie jung war, 14, 15, 16, da habe ich gedacht, alter Schwede, was soll das? Was hat das damit zu tun? Ne? Und so war das bei vielen anderen Sachen. Und wenn ich dann bestimmte Sachen nachgelesen habe oder mir auch anschaue, wie die damit umgehen, dann fand ich das immer total grausam. Ich muss nicht mal den Stalinismus nehmen. Ne? So, den gibt es ja auch als Ho Chi Minhismus und Maoismus und als, ich habe vergessen, wie dieser Oberkommunist aus dem Iran heißt. Der ist vor 3 Jahren ist der gestorben. Da habe ich eine Mail noch gekriegt. Unser großer Führer ist gestorben. Der intelligenteste, moderne Interpret des Marxismus. Dann war es halt so die Kondolenz an, ich habe aber wie gesagt den Namen vergessen von dem Mann, die waren ganz traurig, weil jetzt niemanden mehr da hatten, der denen erklären konnte, was im Kapital steht, ja, und das hat für mich irgendwie nie so wirklich zusammengepasst und ich fand das immer abschreckend und dann habe ich mir auch immer die Frage gestellt, gerade bei diesen historischen Sachen, wer hatte da die Entscheidungsgewalt? Also wer hat bestimmt, wer, was, wann, wo, für wen, auf welche Art und Weise, zu welchen Bedingungen, bla bla bla, produzieren, konsumieren, transportieren, lagern darf. Und ich habe immer festgestellt, das waren nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter oder die Leute in den Städten oder sonst was, das waren immer irgendwelche Regierungen, Parteivorsitzende oder sonst was. Bei den persönlich-politischen Sachen, da sage ich vielleicht noch mal ganz kurz, also für mich ist dieses Persönliche und das Politische sind nicht zwei getrennte Begriffe für mich. Also für mich gehört das zusammen, das ist ein und dasselbe. Ne? So. Da spielen für mich eine ganze Reihe von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Entweder könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser gerade noch, denn ich bin in 2 Minuten fertig. Das haben wir schon erfahren, mit dem 70er Jahren haben wir nicht erzählt. Dass ich entweder Sachen beobachtet habe oder dass ich bei bestimmten Sachen mitgemacht habe, wo ich dachte, alter Schwede, das kann so nicht sein. Das kann nicht die Art und Weise sein, wie ich mich organisieren will. Ich bin damals in Düsseldorf bei der 10-Jahres-Feier der MLPD gewesen. Da haben mich Freunde, die ich im Zivildienst kennengelernt hatte, die haben mich mitgenommen. Die hatten damals ganz neu den Rebell, das ist dieser völlig unabhängige Jugendverband der MLPD, auf gar keinen Fall eine Vorfeldorganisation gegründet und haben gesagt, komm doch mit, 10-Jahres-Feier. Ich dachte, ja, klar, warum nicht? Und da hatte ich damals so eine Baskenmütze auf, so ein 3-Tage-Bart, so schulterlanges, welliges Haar. Ich war noch schlanker und ich hatte so einen schwarz-roten Stern auf der Mütze und ich dachte, ich sehe so ein bisschen aus wie Che Guevara und würde auch gut reinpassen. Und dann war ich da in dieser Versammlung und dann hat dieser Vorsitzende hat irgendwie 3 Stunden am Stück geredet. Das war noch gar nicht das Schlimme. Das Schlimme war, dass immer an der richtigen Stelle, diese Philipshalle in Düsseldorf, da passen 5.000 Leute rein, die war ausverkauft, 5.000 Männer, Frauen aller Altersgruppen, wirklich von 6 bis 75, 85 oder noch älter, immer an der richtigen Stelle in der Rede aufgestanden sind, und zwar alle sowas von gleichzeitig, das kann ich gar nicht beschreiben, aufgestanden sind und gerufen haben, hoch die internationale Solidarität, 3-mal, und da war keine Stimme eine Sekunde früher oder später fertig, und dann haben die sich wieder hingesetzt. Und ich habe Angst gehabt da drin, wie in meinem Leben, noch nie vorher oder nachher. Das war ein ganz komisch, beklemmendes Gefühl. Und dann bin ich in der Pause, waren wir draußen, ich bin mit meinen Freunden draußen rumgegangen, es gab viele Bücherstände um diese Philipshalle herum und da gab es Literatur über Atheismus und Sozialismus und so ein Kram und habe mir das angeguckt. Und da ist mir was passiert, das ist mir danach nur noch ein einziges Mal passiert mit einem türkischen Kommunisten. Da war es von der TKPML, revolutionär irgendwas, so. Und aber da war es eben halt dieser MLPDler und der kam auf mich zu und der blieb, naja, so in der Entfernung, wie ihr jetzt sitzt hier vorne, ne, blieb der stehen und brüllte mich an. Ja, kleinbürgerlicher, konterrevolutionär, Pre-Post, sonst wie Faschist. Alle möglichen Sachen, die er mir an den Kopf warf und ich stand da und dachte, ey, was ist denn los, was geht denn hier ab, ne? Und dann habe ich überlegt, ja nee, also konterrevolutionär, ich dachte, ich hier Revolution, super, wieso bin ich jetzt konterrevolutionär auf einmal? Kleinbürgerlich, ja, weiß ich nicht, meine Großmutter hatte mal einen Fischladen, meine Mutter als Arbeiterin, meint er das vielleicht, aber das kann er doch gar nicht wissen. Und so ging ich die ganzen Sachen durch und irgendwie Faschist war ich, nee, also Faschist auf gar keinen Fall. Und das ging so durch und durch und so. Und wir sind dann, während ich immer so nachdachte, ist mir aufgefallen, dass der Typ, dass ich vor dem auch Angst haben muss, weil er hatte so einen Hass im Gesicht, dass ich das Gefühl hatte, der kommt gleich näher und haut mir sowas von einem in die Fresse, dass mir die Zähne ausfallen. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass der Angst hatte. Und ich könnte förmlich riechen, wie der sich in die Hose schiss. Und das habe ich nicht verstanden. Also diese Mischung aus Hass und Angst gleichzeitig. Und dann ganz am Ende seiner ganzen Schimpfkanonade hat er gesagt, du Anarchist. Und ich stand da und ich dachte, nee, mit der Raff habe ich nichts zu tun. Ja, und dann habe ich meine Freundin gefragt, ey, der hat als Mensch zu mir, ein Anarchist zu mir. Ich wusste gar nicht, was das ist, also außer von diesen Verhandlungsplakaten, von diesen Tagesschau-Meldungen irgendwie Anarchisten gesucht. Und dann habe ich mein erstes Buch gelesen. Ne, also der MLPD habe ich das so verdankt, dass ich Anarcho bin. Das dürfte nicht weiter erzählen. Also nicht an die MLPD weiter erzählen. Obwohl doch, dann ärgern die sich, wenn du das weiter erzählen. Und solche Erlebnisse hatte ich so in verschiedenen Situationen und dann aber auch in so verschiedenen Politgruppen und in der Antifa und solchen Geschichten, wo ich in der Kneipe gearbeitet habe als Student und dann habe ich da bedient und das ist, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, man ist da sehr unsichtbar für die Gäste. Also selbst wenn man mit denen zusammen im selben Seminar sitzt, in der, ne, so, wenn die dann abends in der Kneipe sind, dann sagen die noch kurz Hallo und dann setzen sie sich an den Tisch und dann bestellen sie was bei dir und ab da bist du unsichtbar. Du bist halt nur Thekenknecht. Und da haben die da gesessen, so drei Jungs und überlegten, wie sie ihre Gruppen dazu bekommen, dass sie auf der Versammlung das und das hinterher beschließen. Und die haben ausbaldowert, wer was zu sagen hat, damit die Leute entsprechend reagieren. Und das habe ich so mitgekriegt, weil ich war ja umgekommen, konnte in Ruhe zuhören und dann war ich irgendwie drei Tage später auf dieser Antifa-Versammlung und dann lief das so und ich dachte, ey, was ist denn da? Was soll denn das? So will ich mich nicht organisieren. Ja, das war mein Versuch, in der Antifa mitzumachen. Das war an dem Tag gestorben. Also ich mache seitdem immer Antifa-Geschichten, aber ich mache das in Düsseldorf nicht mit unserer Antifa zusammen, in der Gruppe oder so. Und aber das heißt ja nicht, dass bei Anarchisten und Anarchistinnen anders gelaufen ist. Ne? Dann war ich in irgendeiner Anarcho-Gruppe irgendwie und da habe ich dann irgendwie festgestellt, okay, dass in der einen war es eine Frau, was selten genug vorkommt, aber die hatte da im Prinzip so von hinten so die Fäden in der Hand. So. Was man nicht vorher mit der besprochen hat, das wurde so auf Versammlungen schnell abgebügelt und das kam nicht auf die Tagesordnung. Das fand ich auch merkwürdig. Und bei einer anderen Anarcho-Gruppe war das mal so, dass da war halt einfach ganz klar, bestimmte Männer und bestimmte Frauen werden halt einfach nicht gehört. Die können was sagen, da reagiert keiner drauf und dann hat das eigentlich immer eine und dieselbe Person wiederholt und dann fanden das alle eine tolle Idee. Irgendwie. Und das fand ich auch ganz merkwürdig. Und da habe ich beschlossen, also mit solchen Anarchos und Anarchas will ich auch nichts zu tun haben. Und das waren halt so meine Dinge. Aber da habe ich zum Beispiel eben halt auch gelernt, dass die Idee an und für sich noch kein Garant dafür ist, dass es nicht trotzdem Arschlöcher sind. Ne? Aber was Anarchismus verspricht, ist, dass ich eine Struktur habe, wo ich mich dagegen wehren kann. Weil von der Struktur her haben die keine Macht. Ne? Also wenn wir zum Beispiel in einer Politgruppe sind und du bist der Häuptling, ne? So, dann kannst du ja deine Ideen haben. Die will ich dir auch gar nicht wegnehmen. Ne? So, die kannst du auch sagen. Ne? Aber die Struktur zwingt mich nicht, das zu tun, was du sagst. Ne? Ich kann sagen, nö, mache ich nicht. Ja? Das ist anders, wenn ich in einer Partei bin. Dann muss ich das machen, weil sonst ist das parteischädigend und die Partei muss Einigkeit zeigen nach außen und nach dem Wahlkampf kannst du ja wieder kritisieren und bla bla bla. Aber als Anarchist oder als Anarchistin kann ich das immer machen, weil es keine Struktur gibt, die mich dazu zwingt, das sein zu lassen. Und das fand ich immer sehr attraktiv daran. So, jetzt bin ich mit den Hauptsachen durch, die wichtigsten Sachen. Ich hätte noch ein paar Praxisbeispiele, aber das vielleicht nachher in einer Diskussion. Dann bedanke ich mich an der Stelle für das konzentrierte Zuhören. Das war's.